Nägelbeißen. Das Nägelbeißen gehört zwar nicht zu den motorischen Störungen, doch wollen wir es wegen seiner rein äußerlichen Ähnlichkeit mit in dieser Gruppe abhandeln. Auch das Nägelbeißen wird als eine Art Zwang erlebt, der die rein willentliche Kontrolle der Hände besiegt. Nägelbeißen tritt nicht nur häufig als vorübergehendes Symptom bei Kindern und Jugendlichen auf, sondern auch Erwachsene leiden oft über Jahrzehnte an diesem recht schwer therapierbaren Symptom. Der psychische Hintergrund des Nägelbeißens ist jedoch recht eindeutig, und das Erkennen dieser Zusammenhänge dürfte auch für viele Eltern hilfreich sein, wenn dieses Symptom bei einem Kind auftritt. Denn verbieten, drohen oder bestrafen sind in einem solchen Fall die unpassendsten Reaktionen. Was wir beim Menschen die Fingernägel nennen, sind beim Tier die Krallen. Die Krallen dienen primär der Verteidigung und dem Angriff, sind Werkzeuge der Aggression. Die Krallen zeigen, verwenden wir in einem ähnlichen Sinne wie die Zähne fletschen. Die Krallen zeigen die Bereitschaft zum Kampf. Die Mehrzahl der höher entwickelten Raubtiere verwenden ihre Krallen und ihre Zähne als Waffen. Nägelbeißen ist die Kastration der eigenen Aggression. Wer seine Nägel abbeißt, hat Angst vor seiner Aggression und entschärft deshalb symbolisch seine Waffen. Durch Beißen verbraucht man schon etwas von der Aggression, doch richtet man sie ausschließlich gegen sich selbst. Man beißt sich seine eigene Aggression ab. Frauen leiden unter dem Symptom des Nägelbeißens meist besonders, weil sie die anderen Frauen wegen ihrer langen, rot lackierten Fingernägel bewundern. Lange Nägel mit der marsischen Farbe rot lackiert sind ja auch ein besonders schönes, leuchtendes Aggressionssymbol. Diese Frauen tragen ihre Aggressionsbereitschaft offen zur Schau. Es ist naheliegend, dass man von denen beneidet wird, die sich nicht trauen, zu ihrer Aggression und damit zu ihren Waffen zu stehen. Auch so schöne, lange, rote Fingernägel haben zu wollen, ist nur die äußere Formulierung für den dahinterliegenden Wunsch, auch mal so offen aggressiv sein zu können. Tritt bei einem Kind das Nägelbeißen auf, so ist das Kind in einer Phase, in der es sich nicht traut, seine Aggression nach außen umzusetzen. Hier sollten sich die Eltern Gedanken machen, wie weit sie in ihrem Erziehungsstil oder durch ihr Eigenverhalten aggressives Verhalten unterdrücken oder negativ bewerten. Man sollte in diesen Fällen versuchen, dem Kind einen Lebensraum zu verschaffen, in dem es den Mut findet, seine Aggressionen ohne Schuldgefühle umzusetzen. Meistens wird ein solches Verhalten bei den Eltern Angst auslösen, denn hätten die Eltern keine Probleme mit der Aggression, hätten sie auch kein nägelbeißendes Kind. So wäre es für die ganze Familie ein gesunder Prozess, wenn sie beginnen würde, ihre unehrlichen und heuchlerischen Verhaltensweisen in Frage zu stellen und sehen zu lernen, was hinter dieser Fassade lauert. Wenn das Kind erst einmal gelernt hat, sich zur Wehr zu setzen, anstatt die Ängste der Eltern zu respektieren, ist auch das Nägelbeißen so gut wie überwunden. Solange jedoch die Eltern nicht bereit sind, sich selbst zu wandeln, sollten sie sich zumindest nicht über die Störungen und Symptome ihrer Kinder beklagen. Zwar sind die Eltern nicht schuld an den Störungen ihrer Kinder, aber die Kinder reflektieren in ihren Störungen die Probleme ihrer Eltern.